Funkkolleg Musikgeschichte. Dritte Kollegstunde, die ästhetische Gegenwart der alten Musik. Autor Professor Dr. Rudolf Stephan. Ästhetische Gegenwart der alten Musik. Dieser Titel besagt nicht mehr, aber auch nicht weniger, als dass die alte Musik von einer breiteren musikalischen Öffentlichkeit als etwas Gegenwärtiges erfahren wird. Alte Musik wirkt unmittelbar, nicht als Ersatz für irgendetwas anderes, auch nicht museal oder zur Befriedigung historischer oder bloß antiquarischer Interessen. Die alte Musik spielt nicht nur eine ganz selbstständige, sondern auch eine sehr bedeutsame Rolle im Musikleben. Sie gehört zu den Kulturfaktoren, die Lebenssinn zu stiften vermögen. Kann von einem Kunstbereich mehr erwartet werden? Was aber ist eigentlich alte Musik? Warum heißt eine Musik, die in der Gegenwart so eingreifend zu wirken vermag, die so lebendig ist, alte Musik? Ist sie so alt oder was erscheint an ihr alt? Alte Musik ist nicht die klassische Musik in dem Sinn, in dem die alte Literatur die klassische ist, die Literatur des klassischen Altertums. Musikwerke, musikalische Kunstwerke in unserem heutigen Sinn, sind uns aus dem klassischen Altertum nicht überliefert. Es gab sie noch gar nicht. Das Wenige, was an musikalischen Aufzeichnungen aus dem Altertum, freilich aus nachklassischer Zeit, überliefert ist, ist Zeugnis einer vergangenen, heute nicht mehr wiederbelebbaren Musikkultur. Die Musik, die heute die klassische genannt wird, hat damit nichts zu tun. Sie entstand im ausgehenden 18. Jahrhundert und teilweise im beginnenden 19. Als alte Musik gilt heute alle Musik künstlerischen Anspruchs, die aus der Zeit vor dem tiefen Umbruch im 18. Jahrhundert entstanden ist, der eine Entwicklung ermöglichte, die schließlich in den Werken der sogenannten Wiener Klassik gipfelte. Die Musik dieser Klassiker, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, war die erste, die nicht aus äußeren, sondern aus inneren Gründen nicht rasch veraltete, sondern ihre mit eigener Kraft in der Öffentlichkeit errungene Geltung behaupten konnte. Galt Musik zuvor, in der Regel schon nach einem Menschenalter oder einer Generation als veraltet, der Musikästhetiker Eduard Hanslick spricht von 30 bis 40 Jahren, so entstanden im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts Werke, die sich als dauerhaft erwiesen. Erst etwas später, jedoch bald nach 1800, kam es zu einer Vorstellung, der zufolge es auch im Bereich der Musik, die sich als selbstständige Tonkunst durchsetzen und behaupten wollte, klassische Werke geben müsse, also Werke, die in ihrem Rang als klassische erkannt und entsprechend gewürdigt werden müssten. Das Vollkommene sollte als vorbildlich betrachtet werden. Haydns Quartette, späte Symphonien, deutsche Oratorien, die Schöpfung, die Jahreszeiten und Mozarts Opern, Don Giovanni, Figaros Hochzeit, die Zauberflöte, die letzten Symphonien, vor allem die Jupiter-Symphonie, das Requiem, sie alle rückten allmählich, ganz ohne äußere Nachhilfe, in den Rang von klassischen Werken auf, zu welchen sich alsbald Beethovens Klaviersonaten und Sinfonien, später dann noch Franz Schuberts Lieder gesellten. Keineswegs war es das Gesamtwerk dieser Meister, das klassische Geltung erlangen konnte, aber der kleine Teil, der die im engeren Sinne klassischen Werke ausmacht, genügte, um eine Klassik zu begründen. Wichtig war, dass es überhaupt Werke gab, die sich dieses Ansehen erwerben und dies auf die Dauer behaupten konnten. Das Wesentliche an diesem Vorgang ist die Tatsache der, bei gewissen, freilich unerheblichen Schwankungen, ununterbrochenen Geltung, die schließlich selbst unerschütterlich erscheinende Tradition geworden ist. Der Rang der Meisterwerke und der ihrer Urheber, eben der Klassiker, wurde niemals ernstlich mit Erfolg bezweifelt. Ihre Namen werden ihren Glanz erst verlieren, wenn die Musikkultur, unsere musikalische Welt, insgesamt vergeht. Der Gedanke, klassische Werke auch im Bereich der Tonkunst zu erkennen und sie als Muster der Nachahmung zu empfehlen, war bereits ein Zeichen dafür, dass die Musik als Kunst ihren Status verändert hatte oder im Begriff war, ihn zu verändern. Wie in allen anderen Kunstbereichen lag es nahe, das Klassische in der Vergangenheit zu suchen. Die Romantiker schwärmten von der alten, unbegleiteten Kirchenmusik, vor allem der italienischen. Johann Nikolaus Forkel, der bedeutendste Musikhistoriker seiner Zeit, empfahl Johann Sebastian Bachs Werke als vorbildlich, ihren Schöpfer als Vorbild. Gegen Ende seiner Bach-Biografie von 1801 heißt es: Nur durch diese Vereinigung des größten Genies mit dem unermüdetesten Studium vermochte er so zahlreiche und so vollendete Kunstwerke hervorzubringen, die sämtlich wahre Ideale und unvergängliche Muster der Kunst sind und ewig bleiben werden. Das ist nichts anderes als die Erhebung eines damals lediglich in gelehrten Musikerkreisen unvergessenen, der musikalischen Öffentlichkeit jedoch unbekannten Komponisten zum Klassiker. Bis jedoch der von Forkel erhobene Anspruch als berechtigter allseits anerkannt wurde, bedurfte es mehr als 100 Jahre und einer Bach-Bewegung, der die bedeutendsten Musiker und Musikgelehrten dienten. Die parallel laufenden Bemühungen um die Erneuerung der katholischen Kirchenmusik nach dem Vorbild Palestrinas und die Pflege Händels, der als einer der größten Menschen- und Charakterdarsteller in der Musik galt, führten institutionell zu verschiedenen Ergebnissen, halfen aber mit, die Tonkunst der allgemeinen Bildung, die sich mehr und mehr geschichtlich orientierte, zu erschließen. Bedeutende Persönlichkeiten lebten für diese selbstgewählten Aufgaben. Der berühmte Jurist Anton Friedrich Justus Thibaud, der sich eine überaus reiche Sammlung alter Musikalien zulegte und wöchentlich Singabende leitete, der Literarhistoriker Georg Gottfried Gervinus, der Händel mit Shakespeare verglich, Friedrich Krysander, der die Händel-Gesamtausgabe selbst fertigte und überhaupt diesem Meister sein Leben weihte. Der Musikhistoriker Hugo Riemann nannte Bach und Händel Altklassiker, was angesichts der Tatsache, dass damals in Johannes Brahms ein Neuklassiker lebte, keine ganz unpassende Bezeichnung war. Der Begriff Altklassiker, der heute kaum mehr gebraucht wird, dokumentiert jedoch, dass von Einsichtigen bereits damals die Hauptmeister der alten Musik nicht nur den Wiener Klassikern zur Seite gestellt wurden, sie also keine Vorläufer mehr waren, sondern selbst als Klassiker galten. Mit der stetigen Vermehrung und Ausbreitung des musikgeschichtlichen Wissens, der Zunahme von Neuausgaben alter Musikwerke, entwickelten sich noch zahlreiche weitere Bewegungen, die, wenn auch unterschiedlich motiviert, doch alle Teil des um sich greifenden Historismus, dem Wunsch nach Verbesserung der historischen Bildung sind. In England besann man sich der englischen Virginalisten, der Klaviermeister um 1600. In Frankreich wurden die Klavessinisten, insbesondere François Couperin, auf den Schild erhoben. Und im Bereich des deutschen Protestantismus erinnerte man sich des großen Heinrich Schütz, der in den 20er Jahren unseres Jahrhunderts zur Zentralfigur eines Teils der Jugendbewegung, der sogenannten Singbewegung, wurde. Alle diese Bewegungen sind ein Teil der allgemeinen Musikgeschichte. Sie können für sich selbst als Teil der Kultur- und Geistesgeschichte Bedeutung beanspruchen, aber sie wirkten auch direkt auf die jeweils zeitgenössische musikalische Produktion. Schon Mozart war von Bach, Beethoven von Händel betroffen. Und seit Felix Mendelssohn Bartholdys Tagen gibt es kaum einen Komponisten von Rang, der nicht von irgendeinem alten Meister bedeutende Anregungen empfangen hätte. So haben alle diese Bewegungen, die sich oft genug zu richtigen Renaissancen steigerten, neuerlich direkten Einfluss auf die Entwicklung der Musik in einem bestimmten Umkreis gewonnen. Die einzelnen der zahlreichen unterschiedlich bedeutungsvollen Renaissancen wirkten sich nämlich kaum je im Gesamtbereich westlichen Musiklebens aus. Öfters führten sie zur Bildung besonderer Gruppierungen, die alsbald ein bemerkenswertes Eigenleben entfalteten, wie etwa die bereits genannte überwiegend lutherische Singbewegung oder, bereits ein Jahrhundert früher, die katholische Palestrinerbewegung. Das Eigenleben dieser Gruppierungen war bisweilen so stark, dass sich die Einzelnen gar nicht mehr primär als Teil einer umfassenden Musikkultur fühlten, vielmehr als Teil einer religiösen oder nationalen Bewegung. Die Musikkultur selbst zersplitterte, löste sich in mehrere einzelne, nebeneinander bestehende Kulturen auf. Da einzelne dieser Bewegungen ein neues Publikum mobilisierten, bisher am Musikleben nicht teilhabende Schichten, kam es auch hier zu einer bemerkenswerten Uneinheitlichkeit. Die Vorstellung einer einheitlichen bürgerlichen Musikkultur verflüchtigte sich mehr und mehr, vor allem auch befördert durch kommerzielle Neuerungen, die im Zusammenhang mit der Etablierung des großstädtischen Amüsierbetriebs nahelagen und von einem an der Kunst weniger interessierten Personenkreis alsbald erfolgreich genutzt wurden. Dabei wurden schließlich die Funktionen, die die Musik und mit ihr auch die Tonkunst zu erfüllen hatte, wertneutral ausgedrückt, vielgestaltiger. Heute, im ausgehenden 20. Jahrhundert, leben wir auch musikalisch in mehreren Welten. Der das Leben prägende Pluralismus ermöglicht dem Einzelnen freie Wahl. Nicht mehr bindet den Einzelnen eine allgemein verpflichtende Tradition, er kann vielmehr wählen, nicht nur zwischen uferlos vermehrtem Schund und Kunst, sondern auch innerhalb des Bereiches der Tonkunst. Das ist ein Gewinn an Freiheit, aber der Gegenstand, der gewählt werden kann, ist qualitativ verändert, meist reduziert. Der Weg von einer einzigen umfassenden, in sich hierarchisch gegliederten und daher auch vielgestaltigen Musikkultur, wie sie bis ins 18. Jahrhundert vorhanden war, zu der heutigen pluralistischen Situation, ist ein wesentlicher Inhalt der Musikgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte. Im Bereich der Tonkunst hatte die Instrumentalmusik durch die Ausbildung einer allgemein verständlichen Tonsprache die Vorherrschaft der Vokalmusik beendet. Auch dieser Vorgang lässt sich als Befreiung beschreiben, als Befreiung von der Vorherrschaft des Wortes. Die Musik selbst wurde fähig, Gedanken, musikalische Gedanken, wie sich versteht, auszudrücken und darzulegen. Die Musik lernte den Anspruch auf nicht begriffliche Erkenntnis anzumelden und zu erfüllen. Hier hat Beethoven das höchste erreichbare Niveau fixiert und damit für die Zukunft den Maßstab gesetzt. So entstand eine grundsätzlich neue Situation für die Musik als autonomer Tonkunst. Sie war frei, musste keinen Fremden, das heißt ihr äußerlichen Zwecken, dienen außer denen, die der Komponist frei gewählt, bestimmt oder anerkannt hatte. Der Vorgang lässt sich von einem anderen Standpunkt aus auch als Zerfall beschreiben, als Zerfall einer in sich geschlossenen Musikkultur, in deren Zentrum nicht das autonome Einzelwerk steht, sondern jener Lebenszusammenhang, dessen Teil das musikalische Werk ist. Eine Messe von Palestrina ist ein wesentlicher Bestandteil eines Gottesdienstes. Sie hilft und trägt dazu bei, dass der Gottesdienst, die Feier der Eucharistie, würdig vollzogen wird, ganz ebenso wie eine Kantate Sebastian Bachs durch Beredsamkeit und musikalischen Ausdruck den Predigtgottesdienst intensiviert. Analoges gilt auch für die weltliche Musik, sei sie nun höfisch oder bürgerlich-städtisch orientiert. Insofern hat eine weltliche Kantate Bachs keine andere Funktion als eine geistliche. Wer im 19. Jahrhundert Werke aus dem Bereich der alten Musik dem Musikleben zuführen wollte, sah sich mannigfachen Schwierigkeiten gegenüber. Die Wiedergeburt der alten Kirchenmusik, von der, wie gesagt, bereits die frühen Romantiker schwärmten, sollte sich im Rahmen der Erneuerung der Religion und ihres Glaubenslebens vollziehen. Bei ausschließlich musikalischen Interessen mussten die einzelnen Stücke aus ihrem Zusammenhang gelöst und dann als bloß religiöse, private Andacht dienen. Was einst Bestandteil einer allgemein verbindlichen Liturgie war und dort seinen unverrückbaren Platz hatte, wurde herausgelöst zu einem Erreger unverbindlicher religiöser Gefühle. Die Musik wurde in Analogie zu den zeitgenössischen Liedern oder Klavierstücken privatisiert. Restaurationsbestrebungen und Privatisierung sind zwei Seiten einer Tendenz, die zur unaufhaltsamen Zersplitterung und Spezialisierung führte. Das folgenreichste, durch das ganze Jahrhundert hindurch wirksame Dokument dieser Entwicklung ist die Schrift Über die Reinheit der Tonkunst von Anton Friedrich Justus Thibaud, die erstmals 1824 erschienen ist und von den Gebildeten beifällig aufgenommen wurde. Sie dokumentiert sowohl die Erneuerungsbestrebungen als auch die Privatisierung. Thibaud kämpfte nicht nur für die Konstituierung musikalischer Bildung durch Anerkennung einer Klassik, sie erschien ihm nur möglich bei angemessener Kenntnis alter Musik, sondern auch für die Erhebung der besten alten Werke zu klassischen, zu Vorbildern. Mit Heinrich Bellermanns bedeutendem Kontrapunktbuch von 1862 war dann der entscheidende Schritt getan. Jetzt konnte wieder der musikalische Satz, wie ihn die Meister der alten Kirchenmusik, insbesondere Palestrina, pflegten, systematisch gelernt und gelehrt werden. Zugleich wurden die Voraussetzungen einer Kunst höchsten Ranges, die von der damals bereits etablierten Klassik unabhängig war, sichtbar. Die Werke der alten Kirchenmusik basierten als reine Vokalmusik mit unerheblichem instrumentalem Anteil auf den Kirchentonarten. Die Werke der sogenannten Wiener Klassiker dagegen stehen in den modernen Tongeschlechtern Dur und Moll und sind grundsätzlich instrumental geprägt, auch wenn es, wie bei Mozarts Opern oder Haydns Oratorien, sich um Vokalwerke handelt. Die Agnus Dei-Teile der früher Josquin des Prez zugeschriebenen Missa da Pacem, fraglos einem Werke hohen Ranges, sind wahre Muster strengen Satzes und vielfältigen Ausdrucks bei der ausschließlichen Verwendung einer gänzlich vokalfundierten Stimmführung. Thank you. Demgegenüber erscheint das Agnus Dei aus Joseph Haydns Messe in D-Moll, der sogenannten Nelson-Messe, als durch und durch instrumental geprägtes Stück in G-Dur. Den sich an der alten Kirchenmusik orientierenden Musikern galt diese klassische Musik als zu weltlich, als unkirchlich. Größere Gegensätze bei gemeinsamem Text und gleicher liturgischer Funktion sind kaum denkbar. Dazwischen steht Johann Sebastian Bach. Auch seine Tonsprache ist, obgleich auf weite Strecken mit der größten Kunst kontrapunktisch gearbeitet, instrumental geprägt. Auch sie steht überwiegend in der modernen Tonalität, also in Dur oder Moll. Aber die Kirchentonarten sind ihr keineswegs fremd. Das Agnus Dei seiner gewaltigen H-Moll-Messe steht in G-Moll und ist, wie das Haydns, als Solostück angelegt. Die Art der Ausdrucksgestaltung und der Kontrapunktik lassen, trotz gänzlich instrumentaler Fundierung, keinerlei Assoziation an weltliches aufkommen. Bachs Musik gebührt in ihrer Zeit eine Sonderstellung. Ihr Traditionalismus wurde später als Kühnheit des Ausdrucks gedeutet. Eine unmittelbare Tradition verbindet nämlich Bach mit der älteren Musik und für einen Gelehrten wie Albert Schweitzer, dessen Werk über Bach seit einem Dreivierteljahrhundert ununterbrochen im Handel ist, bildet er überhaupt den End- und Zielpunkt der älteren Musikgeschichte. Die Klassifizierung dieses Meisters, der so vielen Musikern als der Meister aller Meister gegolten hat und noch immer gilt, als Altklassiker, soll den unüberbietbaren Rang verdeutlichen. August Halm, der Begründer der Lehre von den zwei Kulturen in der Musik, so der Titel seines ersten bedeutenden Werkes von 1913, hat dies auf originelle und in die Zukunft wirkende Weise bestätigt. Bach als Meister der Kultur der Thematik, Beethoven als der der Kultur der Form. Wenn bedacht wird, dass um diese Zeit, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, das Ansehen Richard Wagners auf dem Gipfel stand, er als Schöpfer des Gesamtkunstwerks in aller Welt als Genie verehrt wurde, und zahlreiche Musiker wie zum Beispiel Richard Strauss, Hugo Wolf und Gustav Mahler gänzlich in seinem Bann standen, so ist zu erkennen, dass sich der Bereich dessen, was höchstes Ansehen genoss, erheblich differenziert hatte. Zum in einem engeren Sinne klassischen trat einerseits das Neue, vor allem Wagner und seine Anhängerschaft, andererseits das Alte, als dessen Anwälte sich die Gebildeten und die Gelehrten unter den Musikern betätigten. Freilich, aus der Liebe zum einen Bereich ergab sich vielfach eine Verkennung eines oder aller anderen. Leidenschaftliche Zuwendung zum einen bedeutete nicht selten Geringschätzung des anderen. In unserem Jahrhundert erst hat sich die alte Musik so durchgesetzt, dass sie das gesamte Musikleben durchdringt. Im 19. Jahrhundert gab es noch Schwierigkeiten bei der Aufführung. Die alten Aufführungstraditionen waren abgerissen. Niemand wusste mehr so recht, wie ein Generalbass künstlerisch zu spielen sei. Und die alten Instrumente, wie etwa das Cembalo, waren auch nicht mehr vorhanden. Von manchen Instrumenten, wie der Oboe d'Amore, wussten nur noch die wenigsten Musiker. Entsprechend waren die Aufführungen. Die epochemachende Aufführung der Bachschen Matthäus-Passion unter Felix Mendelssohn Bartholdy am 11. März 1829 in Berlin fand ohne Generalbass-Aussetzung bei Arien und Chören statt, sofern die Arien nicht radikal gekürzt oder vollständig gestrichen waren. Alle diese Schwierigkeiten wurden im Laufe der nächsten 100 Jahre durch die Arbeiten von Gelehrten und einfühlsamen Musikern, wie des Liedmeisters Robert Franz, Musikforschern und von ihnen motivierten Musikern und Instrumentenbauern allmählich bewältigt. Sie sind heute, wo sich die Bemühungen um eine angemessene Aufführungspraxis alter Musik wiederum in etliche Spezialdisziplinen aufgespalten hat und an jeder besseren Musikhochschule dergleichen gelehrt wird, nicht mehr vorhanden. Zahlreiche Ensembles von Musikern, die alte Instrumente spielen, bieten heute kompetente Aufführungen. Und was besonders wichtig ist, erreichen nicht nur ein kleines, speziell gebildetes, sondern ein breites Publikum. Der Sieg, den die Bewegung der alten Musik nach beinahe 200-jähriger Bemühung errungen hat, ist vollkommen. Dies zeigt sich vor allem in den zahlreichen, sehr verschiedenen Funktionen, die sie jetzt erfüllt. Einige, nicht etwa alle, sind zu nennen. Die alte Musik hat eine herausragende Bedeutung im Musikunterricht, vor allem im Instrumentalunterricht. Keine Klavierlehre ist mehr denkbar ohne Bachs Inventionen und Fugen, kein Violinunterricht ohne Duette, Konzerte und Sonaten aus der Blütezeit der italienischen Geigenschule von Arcangelo Corelli über Antonio Vivaldi bis hin zu Giuseppe Tartini, von den Spielstücken aus dem 16. Jahrhundert ganz zu schweigen. Diese Beschäftigung mit alter Musik neben der klassischen und der neuen ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Sie lehrt den angehenden Musizierenden, der in der Regel später Konzertspieler oder Konzertbesucher sein wird, ein Hören, das unabhängig oder doch wenigstens sehr verschieden ist von dem der klassisch-romantischen Musik. Das Hören in Intervallbeziehungen, das nicht jede Einzelheit auf fundierende Akkorde zu beziehen ist. Dieses Einleben in verschiedene Arten oder Entwicklungsstufen von Tonsystemen und nicht die absolute Fixierung auf ein einziges, ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen unserer Musikkultur und wie alle Horizonterweiterung nicht rückgängig zu machen. Schon von allem Anfang an wurden dem Schüler Vortragsstücke abverlangt, die sein Gefühl für selbstständige Linienführung als Grundlage der Polyphonie entwickeln sollten und zugleich die Sensibilität für Intervalle. Ein altes und ein neues Stück aus einer Violinschule für Anfänger mag dies bezeugen. Zunächst ein Bizinium, das ist ein zweistimmiges Stück, von Kaspar Othmeyer von 1547 über den Choral »Nun freut euch, liebe Christengemein«. Dem folge ein ganz kleines Sätzchen für zwei Geigen von Paul Hindemith, das die diatonischen Tonbeziehungen von den strengen Bindungen an Dur und Moll befreit. Erich Doflein, dessen Geigenschulwerk dieses Sätzchen entnommen sind, hat Paul Hindemith und Béla Bartók zur Mitarbeit gewinnen können und so gezeigt, dass die Erziehung zur alten und zur neuen Musik eine gemeinsame Aufgabe ist. In diesem Zusammenhang und wohl mit noch größerer Breitenwirkung gehört auch die in Deutschland so intensive musikalische Jugendarbeit jenseits der speziellen Musikerausbildung, eine Arbeit, die ohne Einbeziehung alter Musik, alter Lieder, Chöre, Kanons, Spielstücke, kaum verantwortlich durchführbar ist. Ohne die Verfügbarkeit der alten Musik gäbe es diese Arbeit nicht, jedenfalls nicht in diesem Umfang. Die Tätigkeit zahlreicher Sing- und Spielkreise, die der zahlreichen Schulorchester, der universitären Collegia Musica, basiert ausschließlich auf der bequemen Verfügbarkeit alter Musik in Musikalien und einer entsprechenden Ausbildung der verantwortlichen Leiter. In den Kirchen hat die Wiederbelebung der alten Musik zu einer Nobilitierung des Standes der Kirchenmusiker beigetragen. Durch Mitwirkung bei der feierlichen Ausgestaltung des Gottesdienstes und durch Veranstaltung von Abendmusiken oder anspruchsvollen Kirchenkonzerten hat die alte Musik selbst einen unverrückbaren Platz gefunden, den sie freilich heute vielfach, wie auch im Bereich der Jugendmusik, mit neuer, populärer Musik teilen muss. Auch in diesen Bereichen besteht also ein gewisser Pluralismus. Der ganze große Bereich der Kirchen-, Schul- und Unterrichtsmusik und wohl auch Hausmusik würde heute ohne den entscheidenden Anteil der alten Musik gar nicht jene Anziehungskraft ausüben, die die Voraussetzung seiner seit Jahrzehnten anhaltenden Blüte ist. Auch im öffentlichen Konzertleben kommt der alten Musik heute eine hohe Bedeutung zu, eine, die sich freilich nicht leicht beschreiben lässt, weil es oft mehr und bisweilen auch etwas anderes als die ästhetische Gegenwart eines wichtigen Werkes oder mehrerer Stücke ist, was den Hörer anspricht und zum Konzertbesuch veranlasst. In der alljährlichen Aufführung einer Passion Bachs, des Weihnachtsoratoriums, eines Requiems im November, ist wohl noch ein letzter Rest vom Bewusstsein des geistlichen Jahres nach christlichem Verständnis erkennbar. Ein Rest, der auch und gerade von solchen Hörern dankbar begrüßt wird, die am kirchlichen Leben selbst nicht mehr teilnehmen. Und bei Veranstaltungen geselliger oder geistlicher Musik aus viel früheren Zeiten, Veranstaltungen mit Motetten, Chansons, Troubadourliedern, Lautenmusik, geistlichen Spielen, findet sich ein Publikum zusammen, das sich von einem philharmonischen Konzertpublikum auffällig unterscheidet. Das Fremdartige, das den Besuchern so vertraut klingt, ist Ausdruck einer neuen Lebensform, die nicht in der der traditionell Bürgerlichen, die in einem Konzert eine große gesellschaftliche Veranstaltung sieht, aufgehen möchte. Hier dokumentiert sich der Wunsch nach einer neuen Lebensform, für die die Vergangene, sei es nun auch mehr erahnt, in gewisser Weise vorbildlich sein oder werden soll. Die alte Musik hat, je älter, je stärker, die Funktion des nicht durch Konvention Beeinträchtigten, eigentlich die des Neuen, übernommen. Hier müsste freilich differenziert werden, weil die alte Musik kein einheitlicher Komplex ist. Bach wäre anders zu hören und hat auch ein anderes Publikum als Lauten- und Gitarrenmusik aus dem 16. Jahrhundert. Die Zahl der für die Pflege alter Musik gegründeten Vereine, Schulen, Studios, Abteilungen, Verlage und andere Institutionen ist unübersehbar. Es begann bereits im vergangenen Jahrhundert mit den Gesangvereinen, deren Ziel es war, Bachsche Werke, insbesondere die Passionen, regelmäßig aufzuführen und so zu einem festen Bestandteil des Musiklebens zu machen. Die 1901 gegründete Neue Bach-Gesellschaft hatte das Ziel, Bachs Werke auch der Hausmusik zu erschließen und regelmäßig Bachfeste zu veranstalten. Sie hat zu diesem Zweck die entsprechenden Notenausgaben bereitgestellt und schließlich wurden Verlage gegründet, die hauptsächlich der Verbreitung alter Musik dienten. Desgleichen entstanden neue Gewerbebetriebe, die sich dem Nachbau alter Musikinstrumente, insbesondere Blockflöten, Cembali, Klavikorte und Orgeln widmeten. Bei dieser Gelegenheit wurden teilweise auch alte Handwerkstechniken erneuert und ganz neue entwickelt, sodass es heute nicht wenige sogenannte alte Instrumente gibt, die den tatsächlich Originalen in mancher Hinsicht überlegen sind. Eine besonders wichtige Funktion kommt der alten Musik durch ihre anregende und stimulierende Kraft auf die jeweils zeitgenössische Kompositionspraxis zu. Selbstverständlich nicht nur der freien Komposition, sondern auch der Bearbeitung, Variation, dem Arrangement und der Instrumentation. Auch im Bereich der freien Komposition werden reichlich Anregungen verarbeitet, speziell Themen, aber auch Satztechniken oder Formkonzepte aufgegriffen. Das ist wegen des außerordentlichen Formen- und Gestaltenreichtums der alten Musik tatsächlich ein unermesslich weites Feld. Es beginnt bei den Zusätzen des Herausgebers eines Werkes, Zusätze, die mehr sind als der Nachtrag des in einer älteren Niederschrift, weil als selbstverständlich vorausgesetzt nur fehlenden, also dem Ausschreiben einer sich von selbst verstehenden Verzierung. Sie gehen über Vortragsanweisungen, Tempo- und Dynamikangaben, der Einrichtung für neuzeitliche Instrumente bis zu richtigen Bearbeitungen. Man muss nur einmal die verschiedenen Zusätze zu einer einzigen Invention Bachs oder zu einem Präludium aus dem wohltemperierten Klavier vergleichen, ein wie weiter Spielraum dargegeben ist. Wir vermögen heute nicht mehr in den Zusätzen von Karl Czerny, dem Beethoven-Zeitgenossen, Hans von Bülow, Ferruccio Busoni oder Max Reger bloß unerlaubte Eingriffe zu sehen, sondern fragen vielmehr, was diese bedeutenden Musiker veranlasste, so und nicht anders zu bezeichnen. Die später allbeliebten sogenannten Urtextausgaben haben, wenn sie verantwortlich erarbeitet wurden, wie etwa die von Heinrich Schenker, den Vorzug der Verlässlichkeit. Um sie jedoch sinnvoll nutzen zu können, und das heißt eben, mehr zu spielen, als was auf dem Papier steht, ist eine gute musikalische und musikgeschichtliche Bildung vonnöten. Sonst entsteht etwas, was schlimmer ist als eine gute Bearbeitung, ein bloßes Gerippe von Tonfolgen anstatt belebter Musik. Eingriffe in das Überlieferte der alten Musik, das heißt in den musikalischen Text, die Notenzeichen, werden sich kaum vermeiden lassen, wenn andere, etwa moderne Instrumente verwendet werden, etwa der moderne Flügel statt des Cembalo, wenn ein gemischter Chor singt und kein Knabenchor, eine Sängerin anstelle eines Kastraten etc. Auch die Größe der Räume und die dadurch veränderte Dynamik spielt eine Rolle. Hier berühren sich rein aufführungspraktische Fragen mit kompositorischen. Dies umso mehr, wenn das erstrebte Ziel nicht die Rekonstruktion eines als original angesehenen Klangbildes ist, sondern die einer originalen Wirkung, das heißt einer analogen Beziehung zwischen Werk und Hörer. Zu eigenem Schaffen nach Vorbildern aus dem Bereich der alten Musik gibt es wahrlich mehr als genug Beispiele, schon aus dem vergangenen Jahrhundert. Es sei nur an das Chacona-Finale der 4. Symphonie von Johannes Brahms erinnert. In unserer Zeit sind sie Legion. Sie reichen von einfachen Nachahmungen in der Absicht, das vorhandene Gute zu vermehren, wie etwa bei August Halm, über die einfache Modernisierung, die in der Regel rasch veraltet, bis hin zu neoklassizistischen Verfremdungen bei Igor Strawinsky und zu großen, kühnen Neukonzeptionen, wie etwa in Weberns zweiter Kantate, die durch Verfahrensweisen geistlicher Vokalmusik aus dem 15. Jahrhundert angeregt wurde. Webern hat die kanonischen Verfahren von den Niederländern übernommen, sogar die Notationsart als Zeichen dafür, dass auch die Rhythmik von dieser Musik inspiriert ist. Etwas allerdings ist umgekehrt, die Gesetze des Zusammenklangs. Wo einst Konsonanzen standen, finden sich jetzt Dissonanzen, Sekunden, Septimen, Tritonie und Oktaverweiterungen. Und doch dasselbe Gesetz, dieselbe Strenge. Thank you. Es gibt kaum einen Komponisten von Rang, der nicht auf diese Weise aus einer Auseinandersetzung mit alter Musik Gewinn gezogen hätte. Selbst die Opernmeister Alban Berg und Bernd Alois Zimmermann haben Satzideen und rhythmische Modelle für die Gestaltung ganzer Szenen genutzt. Passacaglia, Richard Carr, Toccata. Und Schönbergs Wendung zu den alten Formprinzipien in den 20er Jahren, die so gern als Rückschritt angesehen wurde, war nichts anderes als der Versuch, der Musik den Rang und den Charakter der Kunst zu erhalten und sie aus dem Zustand bloßer Ausdrucksbekundung zu befreien. Die wiederbelebte alte Musik als Stimulanz und zugleich als Halt der Neuen in entscheidender Stunde, das ist gewiss eine Funktion, wie sie bedeutungsvoller nicht gedacht werden kann. Im Werk beinahe aller Künstler von Rang in unserem Jahrhundert spielt, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise und auch in verschiedenen Graden, die Auseinandersetzung mit der alten Musik eben eine entscheidende Rolle. Die alte Musik, die so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, die im Leben so vieler Menschen eine unersetzliche Rolle spielt, wirkt nicht nur im Rahmen der Kunst. Ihre Auswirkung auf den Bereich der Musikindustrie, die heute so mächtig ist, ist unübersehbar. Die Wirkung auf den Instrumentenbau wurde bereits erwähnt, aber der Wunsch, mit der alten Musik Geld verdienen zu können, ist auch in Personen, denen die Kunst gleichgültig ist, lebendig. Musiker ohne künstlerischen Ehrgeiz, Unterhaltungsmusiker, Arrangeure, auch ganz Musikfremde wie Werbefachleute, Verkaufsförderer, Public Relation Fachleute haben die alte Musik längst für sich entdeckt. In der Popularmusik aller Art wird sie vielfältig nachgeahmt oder auch direkt ausgeschlachtet, nicht selten auch sonderbar zugerichtet. In Filmen erklingt sie, sei es original bearbeitet oder in Nachahmung, bei gegebenen Anlässen als Illustration oder Untermalung. In Kaufhäusern oder Flugzeugen ist niemand mehr erstaunt, eines der allbeliebten Konzerte von Antonio Vivaldi zu hören, diese bunte, reizvolle, abwechslungsreiche und vielgestaltige Musik, die vom Hörer keinerlei Anstrengung verlangt. Vivaldi ist wohl der letzte große Meister der alten Musik, dem der ganz große Durchbruch gelungen ist. In Konzerten werden seine Werke gespielt, im Opernhaus, auf Festen, in der Kirche, im Unterricht. Aus der Rolle des vermeintlich stets nur dasselbe Konzert wiederholenden Vorgängers und Anregers von Bach ist er vor etwa 40 Jahren ganz unerwartet herausgetreten und hat sich buchstäblich die Welt erobert. Er ist einer der universellen Meister seiner Zeit, der lange als Spezialkomponist verkannt war. Und jetzt erklingt seine Musik in allen Bereichen des Musiklebens, von der Diskothek, in der sich auch musikalische Analphabeten tummeln, bis hinauf zu Konzerten für Kenner, die den staunenerregenden Formenreichtum dieser Musik bewundern und beinahe noch mehr die leichte Hand, mit der dies alles so souverän rasch niedergeschrieben wurde. Und er zieht das ganze Gefolge der von ihm Angeregten mit sich. Durch ihn ist die alte Musik zu neuerlich vermehrtem und verändertem Ansehen gekommen. Sie hat den Nimbus, etwas bloß Ernstes, gar Gelehrtes und anstrengend Erhabenes zu sein, eingebüßt und ist so in Lebenskreise eingedrungen, die ihr bisher verschlossen waren. Der Musikkritiker Alexander Bersche, ein Schüler von Max Reger und begeisterter Kämpfer für dessen Kunst, beschrieb vor einem halben Jahrhundert einmal die Bedeutung der Durchsetzung der alten Musik in jener Zeit. Die alte Musik kam wie der junge Frühling über die Menschen. Ein Ton war angeschlagen, der nie mehr ganz verklingen konnte. Und langsam und stetig bahnte sich, auch bei der Allgemeinheit der Hörer, eine Wandlung des Geschmacks und eine Erweiterung der Aufnahmefähigkeit an, wovon wir bis heute nur einzelne Entwicklungsstadien, aber keineswegs noch das Ende sehen können. Wir wissen nur, dass die Wendung zur alten Musik ein echtes musikgeschichtliches Ereignis war, durch das alle, die daran teilhatten, seines Hörende, Spielende oder Schaffende, in irgendeiner Beziehung anders geführt worden sind, als sie es vorher gedacht hätten. Das Ende der Entwicklung ist auch heute noch nicht zu sehen. Es wird sich noch eine ganze Weile in der Zukunft verbergen. Aber die Hochstimmung, die die Bewegung zur Durchsetzung der alten Musik erfüllte, hat sich herabgestimmt. Die alte Musik ist als Sparte im Musikleben fest etabliert, neben anderen freilich. Sie hat sich vielleicht sogar in verschiedene Sparten aufgeteilt. Jetzt muss der Einzelne sehen, was er mit dem geradezu überwältigenden, massenhaften und vielgestaltigen Angebot an alter Musik, sei es in Form von Musikalien oder Schallaufnahmen, an Konzerten oder an Möglichkeiten zu eigenem vielleicht geselligem Musizieren, machen will, was er anzunehmen bereit und willens ist. Unterscheidungsfähigkeit und Entscheidungsfähigkeit, also Urteilskraft und Charakter, werden hier, wie überall in der pluralistischen Gesellschaft, sich bewähren müssen. Sie hörten die dritte Kollegstunde zum Funkkolleg Musikgeschichte, die ästhetische Gegenwart der alten Musik von Professor Dr. Rudolf Stephan. Das Thema der vierten Kollegstunde, die Schriftlichkeit der Musik und ihre Folgen von Dr. Hartmut Möller.